Ich wach auf in einer Stadt in der selbst nachts, der Nebel nicht weicht. Klimaanlage laut, Doppelbett, dreh mich im Kreis. Vor dem Fenster Science Fiction, Hochhäuser und Lichter. Ich halt mich nicht im geringsten für einen bedeutsamen Dichter. Doch ich schreib und schreib und schreib, was mein Hotelpapier alles. Und jeder Gedanke aus meinem Kopf in der Falle sitzt, aber fühl mich allein grad irgendwie leer. Leute laufen lachend, kommt von einem Konzert. Nur bei dir kann ich so sein, wie ich bin oder vorher schon war. Nur bei dir kann ich so sein, verrückt im völlig normal. Nur bei dir kann ich so sein, wie ich bin oder vorher schon war. Nur bei dir kann ich so sein, verrückt im völlig normal. Völlig normal. Fensterplatz im Flieger, trotzdem die Augen zu. Langeweile nichts passiert, von wegen, die Zeit vergeht im Flug. Tausend Bilder im Kopf, über die Hälfte von dir dabei. Kein Gepäck, alleine unterwegs, aber fühl mich trotzdem nicht frei. Wenn ich an uns beide denk, fällt mir auf, dass ich nichts vom Leben weiß. Doch die Maschine, in der ich sitze, ist auch alles andere als federleicht. Wir landen sicher, doch es klatscht keinem mehr. Schade, denn diesmal hätt's mich gar nicht genervt. Nur bei dir kann ich so sein, wie ich bin oder vorher schon war. Nur bei dir kann ich so sein, verrückt im völlig normal. Nur bei dir in einer Stadt, in der selbst nachts der Nebel nicht weicht. Klimaanlage laut, Doppelbett, dreh mich im Kreis.